Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und heute stelle ich euch den Rätsel-Rollenspiel-Podcast Puerto Partida vor. Willkommen auf Puerto Partida. Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Puerto Partida wird produziert von Johannes. Johannes kennt ihr vielleicht als Ohne Kuh oder von Der will doch nur spielen, einem Parodie-Podcast, den Ben hier an dieser Stelle, glaube ich, auch schon vorgestellt hat. Puerto Partida funktioniert folgendermaßen. Am Ende jeder Episode gibt es eine Qualifikationsfrage. Löst man diese Qualifikationsfrage, kommt man in den großen Lostopf. Und wenn man dann noch ausgelost wird, dann hat man sich qualifiziert für die Teilnahme an diesem Rätselrollenspiel. Man wird dann auf Puerto Partida ausgesetzt und muss vor dem Gourmet-Kannibalen fliehen, der die französische Küche an Menschenfleisch praktiziert. Das ist manchmal ganz schön knifflig, denn um dem Gourmet-Kannibalen endgültig zu entgehen, muss man Bürger auf Puerto Partida werden oder sich nach Hause teleportieren. Um das zu schaffen, geben einem die Bewohner von Puerto Partida kleine Hinweise und Rätselaufgaben. Ein schönes Rätsel habe ich für Sie. Ja. Und zwar, bevor ich meinen Betrieb als Fährmann hier anfing, gab es hier eine Familie, die zum anderen Ufer übersetzen wollte. Ja. Ihr kleines Floß trug jedoch maximal 90 Kilogramm. Der Vater wog 80 Kilogramm. Die Mutter 60 Kilogramm. Die Tochter 40 Kilogramm. Und der Sohn 50 Kilogramm. Wie kann die Familie zu einer Regenbogenfamilie werden? Wie kann die Familie zum anderen Ufer wechseln? Und wie viele Überfahrten braucht sie dafür? Also die Tochter und der Sohn, die können ja schon mal zusammenfahren. Und Vater und Mutter müssen dann einzeln fahren. Ja, und wie könnten die das machen? Ja, mit 3 Überfahrten. Dann bräuchten sie aber 3 Floße, oder? Ja, das stimmt. Nein, das geht ja nicht. Oh Gott. Alles gut. Geht schon los. Ihr seht also, da kann man wunderbar miträtseln und mitraten. Manchmal rauft man sich auch so ein bisschen die Haare, weil die Kandidaten nicht auf die Lösung des Rätsels kommen, man selber aber schon. Und das hat ja auch was für sich. Damit das Ganze über den Charme eines Rätselbuchs hinausgeht, das man irgendwo am Kiosk kauft, hat Johannes diese Insel mit vielen, vielen Orten versehen. Also es ist eine bunte Welt, die im Augenblick aus einer großen Hauptstadt besteht. Es gibt dort zum Beispiel ein Café bzw. eine Gaststätte. Es gibt einen Strand, es gibt einen großen Platz mit einer Guillotine. Es gibt eine Tankstelle, es gibt eine Inselgruppe, auf der noch andere Einheimische leben. Und diese ganze Insel ist bevölkert mit vielen verschiedenen interessanten und natürlich lustigen Figuren. Ein blaues Wollknäuel, zwei blaue Wollknäuele, drei blaue Wollknäuele. Ah, jetzt haben sie mich rausgebracht. Entschuldigung. Ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir helfen können, Herrn Baguette zu finden. Welchen Baguette? Herrn Bert Baguette. Den Herrn Bert Baguette. Ei. Kleinen Moment. Also normalerweise, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, normalerweise ist er am... Entschuldigung. Was? Wo ist er normalerweise? Wer? Bert Baguette. Wer will denn das wissen? Ich. Also ich bin hier gestrandet und es geht um Leben und nicht mehr Leben. Und ich brauche ganz dringend einen Tipp von Herrn Baguette, damit ich Bürgerin von Puerto Partida werden kann. Wenn ich so anschaue, brauchen Sie ganz dringend trockene Klamotten. Das aber, auch. Nun gut, also Herr Bert Baguette ist in der Regel am Leuchtturm. Am Leuchtturm? Am Leuchtturm, da das macht er immer praktisch. So Experimente. Okay, dann gehe ich einfach mal dorthin. Der Clou ist jetzt... Wer einmal geschafft hat, Bürger von Puerto Partida zu werden, wird auch tatsächlich Bürger von Puerto Partida. Denn mit eurer Bürgerschaft erwerbt ihr eine Sprecherrolle in diesem Podcast. Ihr dürft dann nämlich bestimmte Sätze einsprechen, Rätsel einsprechen, die Johannes dann verwendet. Ihr bekommt eure eigene Figur auf Puerto Partida und werdet so ewig in die Geschichte dieser Insel im Bermuda-Dreieck eingehen. Das hat zum Beispiel auch der Kai geschafft, der den Hobbykoch-Podcast macht, die Spiegelfelder und so weiter und so fort. Ihr kennt ihn bestimmt, auf Twitter ist er unter @glanzwurst unterwegs. Auf dem Podstock Festival gab es eine Live-Performance von Puerto Partida. Und da der Kai auch dort war, durfte er seine Rolle einfach vor Ort selber sprechen. Das Ganze hört sich dann so an. Ich würde, glaube ich, zuerst mal zu dem Angler hingehen, mal gucken, was das für einer ist. Als du auf den Angler triffst, dreht er sich zu dir um und spricht zu dir. Hallo! Ich bin Kai Skolion. Ich bin Koch hier auf dieser Insel. Und jetzt angeln Sie das, was Sie kochen wollen? Genau, ich fange ein paar Fische für das Restaurant. Und erfolgreich gewesen? Na, bisher läuft es noch nicht so gut. Ich bin hier ein bisschen neu auf der Insel, quasi aus der Luft gestrandet. Was kann ich denn jetzt tun? Ich würde hier gern bleiben. Das passiert häufiger. Ja. Also es gibt eine Möglichkeit, hier Bürger dieser Insel zu werden, und zwar indem du drei Rätsel löst. Mhm, wo bekomme ich diese Rätsel her? Da gibt es verschiedene Personen. Sind Sie eine dieser Personen? Ja, das bin zum Beispiel ich. Ja, also wenn du möchtest, dann gebe ich dir gleich erstmal das erste Rätsel. Ja. Und wenn du das löst, gebe ich dir einen Hinweis für das Endrätsel. Das ist toll. Bei der Generalprobe hieß es eigentlich, dass du sagen sollst, besuch mich doch später in der Küche mal. Ach so. Aber okay, dann spontan machen wir das so weiter. Entschuldigung, ja, stimmt. Ja, drum habe ich es normalerweise selber da. Nee, alles was machen wir jetzt, Meister? Nee, du stell die Frage. Ja, gut, du hast, jetzt hänge ich drin in der Geschichte. Genau, du hast das. Aber du kannst mich später nochmal besuchen. In der Küche, ja. Das wäre schön. Ja, mache ich doch gerne. Okay. Müssen wir uns nur noch einen Grund überlegen. Ihr seht also, da steckt trotz großer und intensiver Vorbereitung eine Menge Improvisation noch drin. Und das lockert das Ganze sehr schön auf, macht das Ganze teilweise sehr spontan. Ich konnte auf dem Podstock auch ein bisschen mit Johannes quatschen. Und da hat er mir erklärt, dass einige Figuren ziemlich, ziemlich spontan entstanden sind. Aber die haben auch ihren Platz auf der Insel gefunden und dürfen dort weiter leben. Puerto Partida ist also eine absolute Empfehlung. Wenn ihr zum Beispiel das Radio-Rollenspiel von Markus Richter gemocht habt, dann ist Puerto Partida mit Sicherheit auch etwas für euch. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, das es so, glaube ich, noch nicht gab, zumindest nicht von, ich sag mal, Amateuren. Das klingt immer ein bisschen abwertend, aber das ist definitiv nicht so gemeint an dieser Stelle. Ja, hört Puerto Partida, abonniert Puerto Partida, geht auf www.puertopartida.de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!